Carol of the Bells kommt aus der Ukraine. Mykola Leontovich schreibt das Lied im Jahr 1960. Es heißt damals Schedrick und war kein Weihnachtslied, sondern ein Lied über den Frühling. Es erzählt von einer Schwalbe, die Glück und Wohlstand bringt. Wie es zum Weihnachtslied wurde, 1936 wurde das Lied in Amerika bekannt. Peter Wilowski, ein Musiker, schreibt neue Worte dazu. Er machte daraus ein Weihnachtslied und nannte es Carol of the Bells. Die Melodie blieb die gleiche, aber der Text erzählte nun von Glocke und der Weihnachtszeit. Heute ist Carol of the Bells eines der bekanntesten Weihnachtslieder. Es wird auf der ganzen Welt gesungen. Seine Melodie, die wie Glocken klingt, macht es besonders und unwechselbar.